Kapitel 3. Nein, hier ist er nicht. Aber da kommen ja Paul und Sissy. Die zwei sind schon wieder zusammen. Paul sieht mich so komisch an, anders als sonst. Du bist sehr schön heute Abend, Else. Was will er denn? Ich kann jetzt nicht mit ihm reden. Ich muss Dorstei finden. Du bist so schön, Else. Vielleicht verliebe ich mich in dich. Das glaube ich nicht, Paul. Du hast ja deine Sissy. Bis später, Paul. Ich muss Dorstei suchen. Also weiter. Am besten gehe ich vor das Hotel. Ach, hier ist es schön. Die Sonne ist noch da. Und es ist warm. Ah, Fräulein Else, machen Sie einen Abendspaziergang? Dorstei. Das ist eine gute Idee, Fräulein Else. Es ist so schön hier. Die Luft ist wie Champagner. Luft wie Champagner? So ein Unsinn. Was soll ich sagen? Wie soll ich beginnen? Herr von Dorstei? Ja, Fräulein Else? Herr von Dorstei, ich habe gerade einen Brief von Mama bekommen. Ja? Mama schreibt, dass... Ja? Dass Papa wieder Probleme hat. Jetzt habe ich es gesagt. Probleme? Er versteht mich nicht. Oder will er mich nicht verstehen? Papa hat wieder Schulden gemacht bei Dr. Fiala. Das ist traurig, Fräulein Else. Das ist alles? Du musst sagen, kann ich vielleicht helfen? Wie viel braucht denn Ihr Papa? Ja, Schulden. 30.000 Gulden. Und in 2 Tagen muss das Geld bei Dr. Fiala sein. Sonst muss Ihr Papa ins Gefängnis? Er weiß es. Er weiß es. Und da hat meine Mama gedacht, Sie, Herr von Dorstei, sind ein alter Freund von Papa. Vielleicht könnten Sie... Es sind nur 30.000 Gulden. Ich kenne Ihren Vater, Fräulein Else. Mit diesen 30.000 ist nichts getan. In 3 Monaten braucht er wieder 30.000 und in einem halben Jahr 50.000 und so weiter. Nein, diesmal ist das letzte Mal. Papa ist ein Genie. Das sagen Sie selbst. Und er verdient viel Geld. Wenn er wieder 30.000 hat, dann geht er an die Börse und verliert das Geld. Das wissen Sie. Wenn ich Ihrem Vater 30.000 gebe, bekomme ich sie nie mehr zurück. Er gibt uns das Geld nicht. Alles ist verloren. Papa ist tot. Und ich bringe mich am besten auch gleich um. Ich gebe Ihrem Vater das Geld. Also doch, danke, Herr von Dorstei, danke, danke. Aber nur unter einer Bedingung. Was? Eine Bedingung? Fräulein Else, sehen Sie mich an. Ich bin alt und allein. Aber ich bin doch ein Mann. Was meint er damit, Herr von Dorstei? Sagen Sie nichts. Schweigen Sie. Ich kann nichts dafür, dass Sie so schön sind, Else. Sie haben es sicher schon gemerkt. Je vous désire. Ich glaube, ich sterbe. Oh nein, ich träume. Ich liege in meinem Bett. Mama hat keinen Brief geschrieben. Und Dorstei hat nicht gerade gesagt, je vous désire. Und außerdem, kannst du nicht Deutsch sprechen? Ich gehe einfach weg. Fräulein Else, warten Sie. Ich bleibe stehen. Warum bleibe ich stehen? Ich will doch gar nicht viel. Sie sind so jung. Sie sind so schön. Ich möchte Sie nur... sehen. Was will er? Er sieht mich ja. Oh, ich verstehe. Er will mich nackt sehen. Warum schlage ich ihn nicht? Warum schlage ich dir nicht ins Gesicht, du Verrückter? Ich möchte sie eine Viertelstunde anschauen, so wie die Natur sie gemacht hat. Nicht mehr. Heute Nacht in meinem Zimmer, Nummer 65. Oder im Wald, im Mondlicht. Wenn Sie mir das erlauben, schicke ich morgen ein Telegramm nach Wien und Dr. Fiala bekommt sein Geld. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht einmal sprechen. Geben Sie mir nach dem Diner Ihre Antwort. Auf Wiedersehen, Fräulein Else. Was macht er jetzt? Er nimmt meine Hand. Er küsst sie. Pfui! Herr von Dorstey, lassen Sie mich los. Sie dürfen mich nicht küssen. Jetzt ist er weg. Alles ist aus. Papa, du bist tot. Und ich bin auch tot. Ich gehe in mein Zimmer und nehme Veronal. Dann schlafe ich ein und wache nie wieder auf. Ich muss jetzt allein sein. Ich muss nachdenken. Es ist erst kurz nach sechs. Noch genug Zeit bis zum Diner. Ich gehe in den Wald spazieren.